um Patrick, dein Bruder bringt es dir. Um ist es matt und bleich, dein Blut allein darin. So misch es mit dem Teilen. So singe, hey.